Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Gerade jetzt herrscht große Aufregung in Kleinbonum. Der Präfekt Galliens besucht auf seinem Weg nach Rom den hiesigen Centurio. Denn der Präfekt möchte Cäsar ein Geschenk mitbringen. Einen der unbesiegbaren Gallier. Diese Gallier haben natürlich einen entscheidenden Nachteil. Eben den, dass sie unbesiegbar sind. Jedenfalls dann, wenn sie den Zaubertrank getrunken haben. Aber im Dorf der Gallier ahnt man nichts von den Plänen des Präfekten. Auf Wiedersehen, Asterix. Ich gehe im Wald spazieren. Wiedersehen, Trubadix. Nein, Trubadix, geh lieber nicht in den Wald. Och, deine Fürsorge rührt mich, Obelix. Nicht doch, ich meine nur, wenn du im Wald singst, vertreibst du die Wildschweine. Was? Oh, Flegel! Wildschweine verstehen meine Musik besser als du. Logisch, du singst ja auch wie ein Schwein. Das ist doch Barbaren, Ignoranten, Wüstlinge. Trubadix ist der Barde der Gallier. Die Meinungen über sein Talent sind geteilt. Er selbst findet sich genial. Alle anderen finden ihn unbeschreiblich. Doch wenn er schweigt, ist er ein fröhlicher Geselle und hochbeliebt. Jetzt aber will Trubadix singen, und zwar im Wald. Ah, eine Lichtung. Hier lässt es sich gut singen. Freut euch des Lebens. Ja, la la la la la la la. Freut euch des Lebens. Gut, dass Trubadix singt. Denn damit schlägt er die Römer in die Flucht, die sich angeschlichen haben, um ihn, den harmlosesten aller Gallier, zu fangen. Aber nachdem sie sich Petersilie in die Ohren gestopft haben, kommen die Römer wieder. Ihr Anführer gibt den Befehl zum Angriff. Doch wegen der Petersilie kann ihn niemand verstehen. Und so steht der Römer allein vor Trubadix. Ein Bewunderer! Endlich jemand, der etwas von schöner Musik versteht! Bleibt hier, mein Freund! Ich bringe euch ein Ständchen! Massilia! Du meine Liebe! Das war ein Fehler. Der Römer will wissen, was Trubadix gesagt hat, nimmt die Petersilie aus seinen Ohren, hört den schrecklichen Gesang und schlägt Trubadix vor Schreck K.O. Ein kleiner gallischer Junge beobachtet heimlich, wie Trubadix ins Römerlager gebracht wird, um von dort sofort nach Rom verschifft zu werden. Im Dorf der Gallier ist Obelix damit beschäftigt, Hinkelsteine herzustellen. Asterix macht sich langsam Sorgen um Trubadix. Obelix? Trubadix, unser Barde ist noch immer nicht zurück. Eine gute Nachricht, aber er wird sicher bald kommen. In diesem Augenblick erscheint der Junge, der mit angesehen hat, wie Trubadix verschleppt wurde. Er berichtet ganz genau von seinem Erlebnis. Was für eine lustige Idee von den Römern. Warum wollten die ausgerechnet Trubadix? Auf jeden Fall können wir diese Beleidigung nicht ungestraft lassen. Wir müssen mit Majestix, unserem Chef, reden. Majestix ist empört. Er beschließt, dass ein Rachefeldzug gegen die Römer unternommen wird. Der Druide soll sofort den Zaubertrank bereiten. Und bald darauf trinken die gallischen Krieger den Zaubertrank, der ihnen übermenschliche Kräfte verleiht. Nur Obelix bekommt keinen, obwohl er sich angeblich schon ganz schwach fühlt. Aber er ist nun einmal als Kind hineingefallen in den Zaubertrank. Dann ist es soweit. Die Gallier ziehen gegen das Lager Kleinbonum. Es ist das erste Mal, dass wir Trubadix ein Vergnügen verdanken. Asterix, wollen wir eine Wette machen? Derjenige, der die meisten Legionäre verprügelt, hat gewonnen. Als Beweis sammeln wir ihre Helme. In Kleinbonum heißt es inzwischen, Helme auf! Die Römer treten in drei Reihen. Blasen die Hörner und Trompeten, nehmen die Speere in die Hand und werden von den Galliern überrollt. Der Kampf ist kurz, aber hart. Ich komme nicht dazu, Trubadix zu finden. Da ist der Chef der Römer. Gebt uns unseren Baden zurück und tut das nie wieder. Oh nein. Jetzt erfährt Asterix die traurige Wahrheit. Trubadix befindet sich bereits auf einer Galeere in Richtung Rom, um Cäsar zum Geschenk gemacht zu werden. Gehen wir. Hier haben wir nichts mehr zu tun. Sieh mal, Asterix, so viele Helme. Ich hab die Wette gewonnen. Und da kommt noch einer dazu, denn ein Legionär war barhäuptig. Das ist gegen das Gesetz, ohne Uniform in die Schlacht zu gehen. Ich habe Lust, ihn anzuzeigen. Etwas später im gallischen Dorf. Asterix und Obelix sind sehr niedergeschlagen. Während Asterix den Kopf in die Hände stützt, tröstet sich Obelix mit einem gebratenen Wildschwein. Armer Trubadix, gefangen an Bord einer römischen Galeere. Er war so reizend, so gut erzogen. Er hat niemals mit vollem Mund gesungen. Schade, dass er nicht so viel aß. Hören wir doch einmal, wie es Trubadix inzwischen an Bord der Galeere ergeht. Diese Unglücklichen schlagen zu lassen, Römer. Binde meine Fesseln los. Ich werde ihnen ein Lied singen, das gibt ihnen Mut und Kraft. Es war einmal eine kleine Galeere. Genug! Erbarmen! Lieber die Feindschaft! Unsere Arbeit ist zwar nicht immer lustig, aber das hier ist unmenschlich. Der Ruf ist, besprechen wir tüchtig zu rudern. Gnade! Bande von Ignoranten! Rohlinge! Ihr werdet euer Leben noch auf der Galeere... Na, ihr seid ja ohne dies schon drauf. Während der römische Präfekt sich fragt, ob Cäsar diesen Barden wirklich verdient hat, entwickelt Asterix einen Plan zu Trubadix Befreiung. Obelix, wir müssen nach Rom gehen, um Trubadix zu befreien. Ich möchte schon. Aber wie kommen wir hin? Es ist weit. Nun, wir gehen zum Strand und fahren per Anhalter mit dem ersten besten Schiff, das nach Rom geht. Wir können unseren Baden nicht im Stich lassen. Er singt zwar schlecht, aber er ist ein guter Kamerad. Ich hole gleich ein Fläschchen Zaubertrank von Miraculix. Und ich suche einen Stellvertreter, der die Auslieferung meiner Hinkelsteine übernimmt. Methuselix, ja? Du bist der Richtige. Aber für den Anfang trag immer nur einen auf einmal. Ja. Komm, Obelix. Die Stunde des Abschieds ist da. Ich komme, Asterix. Das ganze Dorf erscheint, um sich von Asterix und Obelix zu verabschieden. Majestix, der Chef, gibt ihnen mit auf den Weg, besonders vorsichtig zu sein. Keine Angst! Wenn die in Rom nicht nett zu uns sind, dann hauen wir ihre Stadt in Klump und Asche, bevor wir gehen. Asterix, wie heißt Wildschwein auf Lateinisch? Singularis porcus. Aber ich weiß nicht, ob die in Rom welche haben. So. Wir sind am Strand. Jetzt müssen wir nur noch auf ein Schiff warten. Dabei können wir ja eine Wette abschließen. Wer mehr als ein Dutzend Austern essen kann, gewinnt ein singulares Porkus. Sieh mal, Obelix, ein Schiff. Wir haben Glück. Und wenn wir das nächste nehmen, dann könnten wir unsere Wette machen. Wir müssen das Schiff anhalten. Asterix und Obelix springen auf und halten den Daumen raus. Das ist ein altgallisches Zeichen, mit dem man andeutet, dass jemand anhalten soll. Dabei zeigt der Daumen in die Richtung, in die man möchte. Für Rom jedoch ist diese Richtung unwichtig, da bekanntlich alle Wege dorthin führen. Übrigens gilt dieses Zeichen auch heute noch, wenn auch selten im Zusammenhang mit der Seefahrt. Das ist eine phönizische Galeere. Die Phönizier sind See- und Handelsleute. Wie nennt man singulares Porcus auf Phönizisch? Der phönizische Kaufmann, dem das Schiff gehört, ist damit einverstanden, Asterix und Obelix mit nach Rom zu nehmen. Sie sind noch nicht lange unterwegs, da begegnen ihnen Piraten. Das scheint ein Problem zu werden, denn der Phönizier nennt sich Generaldirektor-Präsident. Und es rudern keine Sklaven, sondern Gesellschafter. Also muss er erst einmal den Verwaltungsrat zusammenrufen, um zu beraten, was geschehen soll. Und die Gesellschafter sind der Meinung: Im Kontrakt ist vom Rudern, aber nicht vom sich schlagen die Rede. Wir müssen also erst einige wichtige Änderungen durchsprechen. Mit diesen Schwätzern können wir nicht rechnen. Wir werden die Arbeit allein machen müssen. Umso besser, dann haben wir mehr Platz. Sieh mal, die Piraten kommen näher. Die Armen. Hey, Asterix, sie tragen Helme. Wir können eine Wette abschließen, wie bei den Legionären. Die beiden Schiffe liegen Seite an Seite. Noch denken die Piraten, sie können die Überfallenen mit einem Schlag vernichten. Aber den ersten Schlag bekommt der Piratenkapitän selbst ab. Komm, Obelix! Oh ja, oh ja! Das geht nicht! Einfach ins Wasser zu springen! Es kommt nicht noch vor, dass ich mich auf einem Schiff schlage. Kannst du mir den da leihen, damit ich ihn fertig mache? Nein! So, wir sind fertig. Bleibt nichts übrig, als zu den Phöniziern zurückzukehren. So wenig Helme? Ich dachte, dass es auf diesen Galeeren wesentlich größere Mannschaften gibt. Der Generaldirektor-Präsident ist überglücklich. Asterix und Obelix haben das gerettet, was ihm am teuersten ist. Die Ladung. Eigentlich wollte er die beiden Gallier ja im nächsten Hafen als Sklaven verkaufen. Aber jetzt wird er sie, wie versprochen, nach Rom bringen. Rom. Das einzigartige, überwältigende, großartige Rom. Sitz von Caesars Palast. Der Präfekt Galliens ist inzwischen bei Caesar angekommen und überreicht ihm sein Geschenk, den Barden Trubadix. Man preist mich an wie ein Souvenir, als wäre ich eine ordinäre bemalte Muschel. Ein Barde, wie interessant. Da kannst du lange warten, ehe ich für dich singe. Und du weißt nicht einmal, was du dabei versäumst. Danke, Präfekt, für das originelle Geschenk. Du kannst dich zurückziehen. Man lasse den Lannister Gaius Optus kommen, den Trainer der Gladiatoren. Ah, Gaius Optus, kannst du aus diesem Barden einen Gladiatoren machen? Nein, nur Caesar, er ist zu schwach. Zu wenig Fleisch dran. Wenn ich mich nicht zurückhalten würde. Gut, gut, dann werfe man ihn bei den nächsten Spielen den Löwen vor. Was? Bringt ihn vor. Jawohl, und Caesar. Ja, aber... Damit wird der unglückliche Trubadix weggeführt. Aber Asterix und Obelix befinden sich inzwischen vor den Toren Roms. Kannst du dir das vorstellen, Obelix? Wenn die Straßen hier schon so groß und breit sind, wie müssen sie dann erst in Rom ausschauen? Da ist eine Tafel. Roma. Und der Name der Straße? Via Appia. Wir sind da! Oh, hier sind aber viele Menschen unterwegs. Sollen wir das Helmspiel nochmal machen? Mit all den Römern gibt's eine tolle Schlacht. Wir müssen uns nach dem Weg erkundigen. Und ich glaube, ich weiß auch schon wo. Sieh nur, da ist ein gallisches Restaurant. Da drinnen treffen wir sicher Landsleute. Und Wildschweine. So ist es. Der Wirt trägt große, dampfende Wildschweinbraten an die Tische seiner Gäste. Auch Asterix und Obelix werden nach ihren Wünschen gefragt. So hat Asterix Gelegenheit, sein Anliegen vorzubringen. Wir suchen einen Freund, einen Barden, der Caesar zum Geschenk gemacht wurde. Nanu, er ist weg, ohne ein Wort zu sagen. Ja, und vor allem ohne die Bestellung aufzunehmen. Aber der Wirt ist nur gegangen, um schnell zwei Wildschweine zu bringen. In eines davon hat er seine Adresse gestellt. Wenn die beiden ihn am Abend besuchen, kann er mehr sagen, teilt er ihnen mit. Ach so, deshalb hat nicht so schwer zu kommen. Gut, dann bring noch mal deine Adresse in einem anderen Wildschwein. Natürlich. Bevor der Wirt ausgesprochen hat, hat Obelix schon das komplette Wildschwein samt der Adresse verspeist. Aber daran soll es nicht scheitern. Obelix bekommt noch ein Wildschwein und die Adresse des Wirts erhalten sie auch. Dann verlassen die beiden das Restaurant. Also, dann treffen wir uns heute Abend mit Blend Contrix, dem Wirt. Und was machen wir bis dahin? Zurückgehen und noch ein Wildschwein essen? Ein Bad! Ich habe schon oft von den römischen Bädern gehört. Vorwärts, wir nehmen ein Bad! Ein römisches Bad befindet sich direkt vor ihnen. Im Inneren müssen sich die Besucher erst einmal ausziehen und in große Handtücher hüllen. Recht kühl, so oben ohne. Ich hoffe, wir bekommen keinen Schnupfen. Dann begeben sie sich ins Dampfbad. Heiße Dampfwolken ziehen hier durch den Raum. Und ihnen direkt gegenüber sitzt Gaius Optus, der Gladiatorentrainer. Oh, heiß ist's hier. Ich frag mich, ob man nicht ein Fenster aufmachen könnte. Interessant. Die beiden wären was als Gladiatoren. So wahr ich Gaius Optus heiße. Besonders der Dicke. Gehen wir nach nebenan. Vielleicht ist es dort etwas kühler. Das war eine ulkige Idee, ins Bad zu gehen, Asterix. Beim Teutates. Oh, er hat beim Teutates gesagt. Das sind Gallier. Wir sind zwar hart gesotten, aber diese Hitze geht so weit. Ihr scheint Fremde zu sein. Ich zeige euch gern die Bäder. Ich bin nämlich Stammgast und komme öfters, um zu schwitzen. Ihr müsst jetzt ins Frigidarium und im Eiswasser tauchen. Da, das Becken dort. Eiswasser? Hinein! Sieh mal den Taucher, Asterix! Pass auf! Juhu! Nanu, wo ist denn das Wasser? Na raus, als du reingesprungen bist. Es ist kein Platz für euch beide da drin. Wirklich imponierend. Und jetzt ist es üblich, sich massieren zu lassen. Massieren? So landet Asterix auf der Liege des Masseurs. Und als der ihn mit den Händen auf den Rücken patscht, kommt die Antwort postwendend. Er hat angefangen. Ich musste mich wehren. Stimmt, ich hab's gesehen. Gaius Optus ist beeindruckt. Welche Kraft! Aber Asterix und Obelix werden aus dem Bad gewiesen. Ich glaube, es ist ohnehin Zeit für unser Rendezvous. Komm, Obelix! Bald kommen Asterix und Obelix am Haus von Plant Contrix, dem Wirt, an. Einem Hochhaus. Oh, er wohnt in einer Insula, einem Haus, in dem die Leute übereinander wohnen. Die spinnen, die Römer. Plant Contrix wohnt im dritten Stock. So, wir sind im dritten Stock. Die spinnen, die Römer. Red nicht so viel und klopf an. Gut. Klopfen, habe ich gesagt. Nicht einschlagen. Schrei nicht so. Du weißt doch genau, dass Klopfen und Einschlagen für mich dasselbe ist. Aber Plant Contrix ist Obelix nicht böse. Und noch besser, er hat tatsächlich von dem Barden gehört, den der Präfekt der Gallier Cäsar zum Geschenk gemacht hat. Und es scheint so, als werde der Barde in einigen Tagen bei den nächsten Zirkusspielen den Löwen vorgeworfen. Vor allem aber sucht Gaius Optus, der Trainer der Gladiatoren, Männer für die Zirkusspiele. Und die unbesiegbaren Gallier sind besonders gesucht. Wir werden den Barden befreien. Komm, Obelix, wir gehen! Wieder auf der Straße nähern sich ihnen einige dunkle Gestalten. Denn Gaius Optus ist ihnen vom Bad aus gefolgt. Man will uns angreifen! Schick! Sieh mal, Asterix! Ich habe einen neuen Trick! Ich berühre sie nicht, sondern ich schüttle sie! Das dauert viel länger so! Gut, das reicht! Lass ihn! Nach der erfrischenden kleinen Keilerei suchen sich die Gallier gegenüber vom Zirkus ein Gasthaus, in dem sie übernachten können. Ob die uns um diese Zeit noch aufmachen? Ich klopf mal. Und während Gaius Optus ausgesprochen verärgert ist, Ich muss die Kerle haben. Alles, was Beine hat, soll sich auf die Socken machen. Verbringen Asterix und Obelix eine geruhsame Nacht. Beim Frühstück am nächsten Morgen erfahren sie eine interessante Neuigkeit. Ein Legionär fragt den Gastwirt nach Petersilie. Und zwar, um sie in die Ohren zu stopfen. Denn es gäbe da einen Gefangenen, der immerzu singen würde. Schrecklich singen. Das ist Trubadix. Bestimmt nach der Beschreibung. Wir müssen den Wächter ausfragen, aber ohne Verdacht zu erwecken. Ja, hey, wo ist denn Trubadix eingeschlossen? Zelle 18, erstes Untergeschoss. Aber das ist ein Geheimnis. Na bitte. Asterix und Obelix machen sich auf den Weg, um Trubadix endlich zu befreien. Auf zum Zirkus! Ich werde ein wenig Zaubertrank zu mir nehmen. Also, hier ist mein Plan. Wir schlagen alles kurz und klein, bis wir Trubadix gefunden haben. Und dann nichts mehr weg. Sehr schlau, dein Plan. Und der Plan scheint zu funktionieren. Die Wachen, die ihnen unterwegs begegnen, sind jedenfalls kein Hindernis. Zelle 15, Zelle 16, Zelle 17, gleich kommt sie. Die Wette um die Helme gilt noch immer, hä? Fünf hab ich schon. Oh, die Zelle 18 ist leer. Barde, wo ist der Barde? Hä? Oh, ach so, ich hab hier noch Petersilie in den Ohren. Raus damit. Ja. Wo ist der Barde? Er ist jetzt im dritten Untergeschoss. Man konnte seine Stimme nicht mehr ertragen. Oh, nicht mehr schlagen. Bitte, bitte, bitte nicht mehr schlagen. Los, Obelix, hier lang. Doch immer mehr Römer stellen sich den beiden in den Weg. Und wo müssen sie eigentlich hin? Wir werden unseren Freund Plenkontrix um Rat fragen. Die beiden Gallier kehren zum Wirt zurück. Der sagt, dass er sie gewarnt hat. Die einzigen, die in den Zirkus dürfen, sind die Sträflinge, Löwen und die Gladiatoren. Im Zirkus macht sich Gaius Optus unterdessen so seine eigenen Gedanken. Zwei Gallier, die versucht haben, den Barden zu befreien? Das sind bestimmt meine beiden Pappenheimer, die unbesiegbaren Gallier. Durchstreift die Stadt in Dreiergruppen. Ich will diese beiden Gallier haben. Und dass ihr sie mir ja bringt. Und wenn das nichts hilft, dann hängen wir überall Steckbriefe aus. Ich setze 10.000 Sesterze für denjenigen aus, der diese beiden Unbesiegbaren fängt. Obelix hat den letzten Helmstapel inzwischen irgendwo abgeladen. Aber schon bekommt er Gelegenheit, sich einen neuen zuzulegen. Denn während Asterix und Obelix durch die Stadt schlendern und die Lage diskutieren, werden sie ständig von irgendwelchen Römern überfallen. Das ist peinlich, was uns Plenkontrix gesagt hat. Ja, sowas anzuhören macht mich schwach. Nur Sträflinge, Löwen und Gladiatoren dürfen in den Zirkus, hat er gesagt. Sollen wir uns als Löwen verkleiden? Du bist zu dick für einen Löwen. Wenn ich das geahnt hätte. Wir müssen endlich unseren Barden retten. Ah, ja. Aber wie? Aber wie nur? Schon wieder 9 Helme. Asterix. Ja. Findest du nicht auch all diese Leute recht merkwürdig, die uns überfallen haben? Überfallen? Wer hat uns überfallen? Obelix, ich habe eine Idee. Wir werden Gladiatoren. Ja? Und wie wird man Gladiator? Wir müssen einen Römer fragen. Und der Einzige, den wir kennen, das ist der Stammgast im Stadtbad. Also auf zum Stadtbad! Asterix weiß natürlich nicht, dass der Badegast genau derjenige ist, der ihnen die Legionäre auf den Hals gehetzt hat und der für die Gladiatoren verantwortlich ist. Nachdem sie sich mit 1-2 Wildschweinen gestärkt haben, machen sie sich gleich auf den Weg zum römischen Bad. Hoffentlich ist er da, der Römer. Er hat schließlich behauptet, dass er Stammgast sei und die Römer baden jeden Tag. Die spinnen, die Römer. Ah, da ist er. Hier ist es immer so heiß. Warum machen die denn kein Fenster auf? Die Gallier. Man hat sie also nicht erwischt. Sie werden sich rächen. Jetzt bin ich aber schön eingewickelt. Euch suchen wir. Hör zu, ich will euch alles erklären. Ah, das trifft sich gut. Wie wird man Gladiator in Rom? Gladiator? Ihr hättet es nicht besser treffen können. Ich bin Gaius Optus, der wichtigste Trainer der Gladiatoren. Sehr gut. Trainiert uns. Kommt mit mir. Welch ausgesuchter Nachwuchs für die Zirkusspiele. Julius Caesar wird zufrieden sein und mich mit Sesterze überschütten. Zuerst muss ich ihr Vertrauen gewinnen, damit sie den Vertrag unterschreiben, der sie mir in die Hände spielt. Gehen wir zu mir und genießen wir eine kleine Erfrischung. Oh, sehr freundlich. Könnte es nicht eine große Erfrischung sein? Die Unbesiegbaren wollen freiwillig Gladiatoren werden? So etwas hat Gaius Optus noch nie erlebt. Er lädt sie in sein Haus ein. Probiert das hier. Diese Pasteten sind nach einem völlig neuen Rezept angefertigt und kosten ein Vermögen. Nachtigallenzungen aus Nordgallien, Kaviar aus dem Inneren des Barbarenlandes sowie Krabbenzahnfleisch aus der Mongolei. Wie findet ihr das? Salzig. Gut. Genug gescherzt beim Jupiter. Unterschreibt den Kontrakt. Ja, dort. Und dort. Ja, hier. Gut, in Ordnung. Steht auf. Ja. Briseradius? Ja, Lannister? Briseradius, hier sind die beiden neuen Gladiatoren. Trainiere sie für den Zirkus, dass es kracht. Es wird krachen, Lannister. Es wird krachen. Sag mal, Asterix, war das die ganze Erfrischung? Salzig. Die wissen nicht, was gut ist, diese Barbaren. Mann, bringe mir die Wurstpillenmarmelade! Während Gaius Optus sich unwirsch seinen merkwürdigen Köstlichkeiten zuwendet, führt der Gladiatorentrainer Briseradius Asterix und Obelix in die Trainingsarena. Das hier ist die Kaserne für die Gladiatoren. Wir beginnen sofort mit dem Training. Das passt mir gut. Wir haben's eilig. Ich werde aus euch zwei Kampfmaschinen machen zum Vergnügen der Zirkusbesucher. Zwei stramme Kerle. Mir stehen bereits die Haare stramm. Ein guter Anfang. Sei still, Asterix, sonst muss ich noch lachen. Los, Dicker! Versuch mich zu schlagen. Darf ich? Darf ich wirklich? Gut. Vorbei! Und? Wieder vorbei! Asterix, sag ihm, er soll stillstehen. Jetzt bin ich dran! In den Bauch! Seht ihr? Ich wackel nicht dauernd. So, Kleiner. Jetzt versuch du mich zu... Siehst du, man muss nur etwas schneller sein. Das kommt von den Bädern. Sie haben mich geschwächt. Euch behalte ich im Auge, Geiger. Das könnte ins Auge gehen. Hör auf, Asterix. Du bringst mich wieder zum Lachen. Du, aus dir mache ich einen Retiarius. Was ist denn das? Du bekommst für das Training einen Dreizack und ein Netz. Dann musst du deinen Gegner in das Netz wickeln wie einen Fisch. Und ihr habt keinen Dreizack? Ich trainiere ja auch nicht. Ach so. Also los! Warum wirfst du das Netz und den Dreizack weg? Das ist meine Art, Fisch zu fangen. So, und jetzt nur noch ins Netz einwickeln. Lasst mich da raus! Endlich. Und nun zu dir, Kleiner. Aber halt doch still! Ah, seht ihr ein, wie lästig das ist? Wirklich, ein sehr guter Trainer. Und er kann so schön fliegen, wie ein fliegender Fisch. Ich weiß ein. Briseradius zieht ab. ohne unser Training zu beenden. War eine tolle Vorstellung. Ich kenne ein Spielchen. Ich stelle Fragen, ihr antwortet. Aber ihr dürft nicht nein, ja, schwarz oder weiß antworten. Wer es tut, hat verloren. Oh ja, oh ja, oh ja. Du hast verloren. Nein. Du hast nochmals verloren. Das ist ungerecht. Ich schmolle hier. Nach diesem Ereignis sucht der völlig demolierte und demoralisierte Briseradius Gaius Optus auf. Zahlt mir mein Gehalt aus. Ich kündige. Diese Gallier sind zu schlimm. Ich gehe in die Spitzenfabrik meines Vaters zurück. Wir haben diese Gallier es geschafft, Briseradius fertig zu machen. Das muss ich sehen. Was macht ihr da? Wir spielen ein hübsches Spielchen. Macht ihr mit? Nein. Er hat verloren. Ich bezahle euch nicht für solche Spiele. Na gut, dann spielen wir eben etwas anderes. Geht jetzt zu eurem Training zurück, Gladiatoren. Ich bin von Cäsar gerufen worden. Wie wär's, Obelix, wenn wir auch einen Bummel in die Stadt machen würden? Das ist eine schicke Idee. Natürlich ist es den Gladiatoren nicht gestattet, die Kaserne zu verlassen. Aber eine Wache, die Asterix und Obelix aufhalten könnte, gibt es nicht. Und so kann Obelix wieder sein Helmspiel spielen. Zur gleichen Zeit stellt Gaius Optus Cäsar das Programm für die Spiele vor. Hier ist das Programm für die Zirkusspiele. Diese Programme werden zurzeit in Rom aufgehängt. Wenn die Leute mit den Spielen zufrieden sind, gibt es Sesterze. Wenn nicht, werfe ich dich den Löwen vor. Große Zirkusspiele, Gaius Optus Organisator, Wagenrennen, gallischer Barde wird den Löwen vorgeworfen, Kampf der Gladiatoren mit Asterix und Obelix, den unbesiegbaren Galliern. Vorverkauf hat begonnen. Nicht schlecht. Aber pass auf, dass die Gallier nicht ausreißen. Sie sind die Stars des Programms. Oh, die sind in Sicherheit, oh Cäsar. Gut. Äußerst zufrieden tritt Gaius Optus wieder auf die Straßen Roms hinaus. Aber das ist doch der gute alte Gaius Optus. Aber ja doch, was für ein Zufall. Ihr lauft hier frei herum? Wie er sich freut, uns zu sehen. Nicht schlecht, euer Programm. Aber wir hätten da einige Änderungen. Aber es trifft sich gut, dass wir uns sehen. Wir brauchen nämlich einen Führer, der uns Rom zeigt. Einen Führer? Ja. So machen wir gute Miene zum bösen Spiel. Hauptsache, ich behalte sie im Auge. Einverstanden. Seht hier, das ist das Forum. Schade, dass wir keine Bilder von all dem hier mitnehmen können, wenn wir nach Gallien zurückkehren. Ihr scheint sicher zu sein, dass ihr lebend aus dem Zirkus herauskommt. Todsicher. Macht euch keine Sorgen um uns. Und nun ladet uns zu euch zum Essen ein. Und serviert uns nicht wieder solche Schweinereien wie neulich. Nur Wildschwein. Die Mahlzeit verläuft ausgesprochen fröhlich für jedermann. Das heißt, beinahe für jedermann. Eines muss man den Römern lassen. Sie sind gute Gastgeber, nicht wahr, Obelix? Ja, das ist wahr. Ja. Geduld, Geduld. Denen vergeht noch das Lachen in der Arena. Es ist Zeit, in die Kaserne zurückzukehren. Ich hoffe, wir waren nicht aufdringlich. Ich hätte etwas Wegzehrung mitnehmen sollen. Obelix. Die Tage vergehen. Die Gladiatoren bestehen mit lustigen Gesellschaftsspielen. Und Gaius Optus wird zusehends dünner. Schon wieder diese idiotischen Spielchen statt zu trainieren. Das wird ein schöner Kampf. Die Spiele beginnen morgen. Für euch, unfähigen Haufen, wird das die letzte Nacht im Zirkus. In der Tat. Ein recht schlapper Haufen, der da im Zirkus ankommt. Abgesehen von Asterix und Obelix. Die beiden lassen sich sofort zu Trubadix führen. Oh, du mein Hinkelstein! Oh, du mein Hinkelstein! Trubadix! Asterix, Obelix Oh, welch guter Wind weht euch hierher. Wir wollen dich retten. Och, diese Römer jagen mir keine Angst ein. Aber ich bin froh, euch zu sehen. Wir haben den Gladiatoren versprochen, ihnen zu helfen. Nach den Spielen reisen wir gleich nach Gallien ab. Och, ich bin gespannt auf diese Spiele, auch von denen ich schon so viel gehört habe. Noch etwas. Warte mit deiner Singerei, bitte, bis wir ein Stückchen weiter weg sind, ja? Was? Ja. Och, Ignoranten! Wilde! Barbaren! Ich trink den Wein nicht gern alleine. Ich trink den Wein lieber zu zweien. Dann ist der große Tag gekommen. Der Zirkus füllt sich mit dem römischen Volk. Alles applaudiert Cäsar, dem Diktator. Das Programm ist außergewöhnlich, O Cäsar. Ich hoffe es für dich, Gaius Optus. Wer nicht, bist du dran. Die Spiele mögen beginnen. Als erstes stehen die Wagenrennen an. Und schon geht etwas schief. Ein Wagenlenker ist krank geworden. Regt euch nicht auf, wir helfen euch. Wir übernehmen das, komm, Obelix. Oh ja, oh ja! Ich lenke und du räumst die aus dem Weg, die uns zu nahe kommen. In Ordnung! Zwei Mann für einen 4 PS-Wagen? Ein Skandal! Ich hab keinen Sinn für solche Spinnereien, Gaius Optus! Asterix und Obelix entscheiden das Wagenrennen auf ihre Weise. Obelix tritt einen der Wagen einfach beiseite. Den zweiten hält er fest, bis Asterix im Ziel ist. Das Volk ist zufrieden. So mag ich's. Na bitte. Meine komische Nummer gefällt dem Volk. Aber nicht zu viel davon. Oh nein. Jetzt kommt ein Mann, der von den Löwen gefressen wird. Wir bleiben da, damit wir gleich eingreifen können. Ich werde auf jeden Fall noch einen Schluck Zaubertrank nehmen. Ach, hab keine Angst. Alles wird gut gehen. Ich habe nur ein bisschen Lampenfieber vor meinem Auftritt. Huhu, wie geht's, Julius? Die Gallier sind nicht sehr höflich. Lass die Löwen los! Bedenkt, dass sie schrecklichen Hunger haben. Seit sie gefangen sind, wurden sie nur mit Joghurt ernährt. Mein Latein ist nun zu Ende. Ja, das ist es leider. Als Maulgallier. Ich werde singen. Bande von Barbaren. Es ist das erste Mal, dass ich vor einem so großen Publikum singe. Das lasse ich mir nicht entgehen. Los, wir singen alle. Humpa, humpa, tetere. Humpa, humpa, tetere. Raus mit ihm, bei Juno. Oh, ihr sollt mich loslassen, sage ich. Lass mich los. Bene vidi, ich glaube, ich traue meinen Augen nicht. Wenn das so weitergeht und wenn die Löwen sich nicht schnellstens erholen, dann fress ich dich persönlich, Gaius Optus. Oh, jetzt wird's ernst. Jetzt kommt die Gladiatorennummer. Das bedeutet Blut, Kampf bis zum Tod, Grausamkeit. Das hoffe ich für dich, wenn nicht. Alter Julius! Oh nein. Höflich sind sie wirklich nicht. Lass den Kampf beginnen, bevor mir der Lorbeerkranz hochgeht. Moment mal. Die Gladiatoren wollen statt des langweiligen Löwenspielchens mal was Neues machen. Ja. Das gefällt sicher auch den Zuschauern. Werft die Waffen weg. Ja. Das fängt ja gut an. Der Kleine hier in der Mitte stellt Fragen. Die anderen müssen antworten, aber ohne Ja, Nein, Weiß oder Schwarz zu sagen. Wer es tut, scheidet aus. Du wagst es, mich zum Narren zu halten beim Jupiter. Im größten Zirkus der Welt mit 250.000 Zuschauern und Julius Cäsar unter ihnen. Sind wir etwa hier, um anzusehen, wie sich diese Idioten mit Spielchen amüsieren? Ihr sollt kämpfen! Römer, du willst den Kampf. Du sollst ihn haben. Schick uns deine Krieger. Mein Freund Obelix und ich werden uns um sie kümmern. Und lass die armen Teufel von Gladiatoren in Ruhe. Ah, Gallia, du willst dich wohl über mich lustig machen. Aber sei es, schickt eine Kohorte meiner besten Legionäre. Geht, Gladiatoren. Ja. Spielt hinter den Kulissen weiter. Tschüss, Julius. Ich trinke was vom Zaubertank. Wollen wir das Helmchenspiel machen, hä? Na, wird's bald? Oder sollen wir die Kerle holen? Schick, da sind sie. Ohne Waffen. Ich will lange Spaß haben daran. Ich will, dass die Gallier mit bloßen Fäusten erledigt werden. Ich protestiere. Das wird ein ungleicher Kampf. Sie haben keine Waffen. Kommst du? Ich hab schon angefangen. Hey, du! Was hast du mit deinem Helm gemacht? Wo ist dein Helm, hä? Ich werde euch mit einem Liedchen Mut machen! Das Volk scheint zufrieden. Gallier, ihr seid Helden. Ich kenne mich da aus. Ich erkläre euch zu Siegern und erfülle euch jeden Wunsch. Denn Cäsar ist großzügig. Wach auf, Drobadix. Du bist gerettet. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. So viele Helme. Ich bitte dich darum, O Cäsar, unseren Barden wieder freizugeben und uns nach Gallien zurückkehren zu lassen, damit wir nicht mehr in deine Armee treten müssen. Und schließlich bitte ich dich, gib die Gladiatoren frei, damit die grausamen Spiele aufhören. Genehmigt, O Gallier. Na bitte, war nicht schlecht mein Programm, was? Ich bitte dich, Julius, um eine letzte Gnade. Leihe uns Gaius Optus. Er soll uns nach Gallien begleiten. Wir schicken ihn wieder zurück. Einverstanden, beim Jupiter. Was habt ihr mit mir vor? Wir erteilen dir eine kleine Lektion beim Belenus. Die Aufgabe von Asterix und Obelix ist erledigt. Mit dem Schiff des phönizischen Kaufmanns geht es zurück nach Gallien, wie versprochen. Nur, dass Asterix dem Kaufmann eine Überraschung mitbringt. Einen zusätzlichen Ruderer. Damit Gaius Optus weiß, wie es ist, die eigenen Muskeln zu gebrauchen. Die Reise verläuft ruhig. Außer einem kleinen, nicht besonders bemerkenswerten Zusammenstoß mit den Piraten. Das Fest, mit dem die Rückkehr unserer Helden ins gallische Dorf gefeiert wird, ist prachtvoll. Und wäre Trubadix nicht das Opfer einer technischen Panne geworden, die ihn mit Fesseln und einem Knebel versehen hat, so hätte er sicherlich gesungen. Ja.